bring ihn der Stirne zum Schrei, der Welt zum Kiese sie sich, und ihn kenne sich, wem gehört, nach Wahrheit, auch der wir nie. Drum riss ich um Rat, reite zur Oh! Kräfte sich regen. Allah, ich hoffe, Fill it up! wärest du, wollt ich dich lehren, was nie du erkennen kannst, wie dir erkannte die Tat. Stets gewohntest, du magst du verstehen, doch was noch nie sich traf, danach trachtet mein Sinn. Eines wäre, Not und ein Held, erledigt göttlichen Schutzes, sich löse vom Göttergesetz. Vor und auf der zu wirken die Tat, die in Not sie den Göttern, die Gott zu wirken erwehrt. Willst du mich täuschen? Was Hilfe sollten Helden je wirken, da sie ein Göttern wäre verwirrt, ihren Gunst in ihm erwirkt? Ihres eigenen Mutes achtest du nicht. Wir hauchen Menschen in ein, ihr ihn stießest. Thank you. Lust mir verblich, verlangte nach Macht mein Mut. Und jäher in Schäfiden gejagt, gewann ich mir die Welt. Unwissend, fruchtvoll, untreue üb ich, wann durch Verträge was Unheil war. Miss ich verlockte mich lohne, der Schweife nun verschwand. Und der Liebe doch mocht ich nicht lassen, in der Nacht verlangt ich nach Liebe. In Nacht gewahrt der bange Liebe und Albrecht brach ihren Mund. Er flohte der Lieb und gewann durch den Fluch des Schreines glänzendes Gold und mit ihm maß. Thank you.

Thank you. dir geb ich so Thank you. Oh, Peaceful.